Am 28. Juli gründete das südkoreanische Bakune-Regime trotz des harten Protestes und Widers von den Opfern der Sexualsklaverei der japanischen Armee und von allen Kreisen des Landes die sogenannte Unterstützungsstiftung für die Sexualsklavinnen. Die Bürgerinitiativen und gesellschaftlichen Organisationen Südkoreas brandmarken dies als einen antinationalen Frevel mit dem Ziel, die extremen unmenschlichen Verbrechen des japanischen Imperialismus für ein paar Geld zu vertuschen. Sie verlangen entschieden die Annullierung der schmackvollen Vereinbarung mit Japan.